Ab jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Loud. Lässig. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix. Heute für euch Sandro Silva, eine Stunde lang an den Plattentellern. Er ist einer der Pioniere des Big Room Sounds. Los geht's mit DJ Antoine, Mark, Matt und Love Speak mit Copacabana, der Extended Mix. Also nach meiner Analyse ist das einfach das Welcome to Saint-Tropez von 2025 in einer relativ langen Version, aber entscheidet selber. Danach gibt's Kelly Reverb und Chadlement mit Keep On Running, das ist auch ein Extended Mix. Duo aus Texas mit ein bisschen Funky Disco Vibes und Soana habe ich für euch mit Azza. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Unser Ding. Unser Club Ding. In the mix. Unser Ding. Club Ding. Club Ding. Soana und Asa. Das ist das Debüt für Soana bei Get Physical mit einem richtig schönen melodischen Groove. Und ich denke, dieses Debüt ist gelungen. Der Kickoff war gut, oder? Was findet ihr? Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Und ihr hört jetzt Maiba mit Your Love. Das sind softe Vocals und starke Beats. Die machen den Song, finde ich, absolut aus. Und es geht natürlich um die Liebe. Also, geile Kombi. Und danach kommt was Krasses. Nämlich Moby. Ihr kennt diesen Typen, ne? Der mit der Glatze. Dann habt ihr Blondish und Kiko Franco mit Natural Blues. Und ihr sagt, im Moment mal, Moby und Natural Blues, diese Nummer gibt's ja schon. Jo, die gibt's. Ist diese Powerhouse-Kombi an Artists und Moby hat Blondish angerufen, hat gefragt, hast du Lust, einen Remix von einem meiner Songs zu machen? Und ihre Antwort war, egal welcher. Und Moby hat dann wohl gesagt, ja. Und dann ist es der hier geworden. Den gibt's gleich für euch im Clubding. unser Ding. Club-Ding. Live-Mix. Live-Mix. Clubding. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. We'll be right back. und Turn It Up. Schöner, entspannter Track, perfekt für einen Sundowner, aber der dann so in die Party übergeht. Also quasi so ein Bindeglied. Ein Schnüffelstück für so dazwischen halt, ne? Das Clubding ist hier. Die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Mit einer Nummer, die auf meiner Lieblingsplaylist drauf ist. Ja, ich habe auch bei meiner Streaming-App habe ich so eine Playlist, die heißt Lieblingssongs. Und da ist Zoom mit Faded unter diesen 200 Songs dabei. Und da ist jetzt was Neues rausgekommen. Das Original ist schon geil, aber dieses energiegeladene Variantchen, dieses Cover von Silas, der 2025er Edit, der ist richtig geil geworden. Der kommt auch auf meine Playlist drauf. EDX habe ich direkt noch danach für euch mit Desire. Der geht definitiv immer und bollert gleich für euch schön. Unser Ding, Clubding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. Ding. Club Ding. Move your feet, turn it up. Turn it up. turn it. I wanna see you drop to the beat in the club. Don't wanna see you stop, move your feet, turn it up. I wanna see you drop to the beat in the club. Don't wanna see you stop, move your feet, turn it up. Die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Ihr Thomas Gold und Turn It Up. Schöner neuer Clubbanger vom deutschen DJ. Das ist so zum Vorglühen, finde ich. So perfekt zum Party-Preppen. Für zu Hause schon mal so ein bisschen einviben. Und das geht ja heute, weil morgen ist ja Feiertag. Deshalb wäre dann Lampe der nächste logische Schritt mit Wannabe. Da hat man direkt Bock auf den Club. Vielleicht läuft er heute Abend bei eurer Party. Und direkt danach schieben wir Flo von Tim Klein und Max Metzinger hinterher. We like that. Das tun wir auch. Neue Mucke von den Saarbrücker DJs. Und Ed Sheeran. Aber natürlich gepimpt. Gleich für euch im Club. We'll be right back. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Ed Sheeran und Azizam. The D.O.D. Remix, ebenfalls eine Powerhouse-Kombi, absolute Speerspitze an Popkünstlern und DJs. Der Track bekommt auf jeden Fall einen anderen Vibe durch diesen D.O.D. Remix. Wir sind bereit für eine Stunde lang Clubding in the Mix mit dem Pionier der Big Room Sounds oder einem der Pioniere, Sandro Silva. Der hat Tracks wie Epic definitiv Clubgeschichte geschrieben und bringt euch eine Stunde lang jetzt einen Mix im Clubding. Energie, Bass und Festival Feeling. Das Clubding. Here by my side, are we here alone? All this know what not to say, but I said it. And you're looking at me like I'm fucked up in the brain. Forget it. I'm telling you things that you wanna hear. Telling you things that you wanna hear. unser Ding. Club-Ding. Thinking about you now. Dings. Club Dings. DJ Mix.

ocean I fight. There's no beginning and no end. You're like a picture I'm drawing, yeah. I wanna trace your every edge. I don't speak the language, but the love is there. When I hear the call, let you go, I'm a west wing of the house, got a pool to soak in. Fight me, fuck, mixed emotion, reels me back in with the pics you're posting. Got a home news club promoter, stayed out all night, so that's why you're ghosting. Keep going, big motion, baby. This goes no snow like the 80s. Fuck up the party, go crazy. Them same promoters still pay me. She's coming up and down daily. All in, luck be my lady. Take care of yourself, stay wavy. Talk, man.